90s, the horror week, full of art, trash, and blood, with your hosts Benedict, David, Toby, and Max. Ein letztes Mal begrüßen wir euch zum 80s Week Horror Podcast und wir reden über die Plätze 4 bis 1 und wir starten mit The Thing von 1982, 109 Minuten lang, 10 Millionen Budget, Regie John Carpenter, Musik Ennio Morricone und bietet einen schlecht gelaunten Kurt Russell. Mit seinem großen Hut und einem riesigen Bart, ja. Also ich glaube, das ist einer der Filme, die ich ohne Bedenken, also einer von den 10, 20 Filmen, die es gibt für mich, die ich ohne Bedenken jederzeit wieder gucken kann. Ja. Weil er ist in allen Belangen auch so weit vorne mit dabei. Der Film ist wirklich spannend, auch beim zweiten, dritten, vierten, zehnten Mal gucken. Für mich ist, was ja auch an der Erzählung liegt, da kann er wirklich mal erzählen. Ich finde, der Film funktioniert auch dadurch. Und du hast aber auch eben die Atmosphäre, der ist spannend und natürlich die genialen Effekte, die Creature-Effekte. Darf man aber nicht vergessen, dass John Carpenter nicht das Drehbuch geschrieben hat. Das war Bill Lancaster. Und er hat ja auch die Musik mal nicht verfasst, sondern Elmer Bernstein, wie du schon sagtest. Nee, das war nicht Elmer Bernstein, Ennio Morricone. Jetzt habe ich sie wieder verwechselt, die beiden, die sehen sich aber auch ähnlich. Und Dean Kamday hat übrigens die Kamera geführt, einen, der das später bei Steven Spielberg viel Kamera gemacht hat, sehe ich gerade. Also ich finde den rundum klasse gemacht und ich mag aber auch das Original von Howard Hawks, wenn ich mich nicht schlecht erinnere, wo allerdings das Monster mehr so Frankenstein-mäßig aussah, sehr träge gelaufen ist und so. Man hat eigentlich Boris Karloff im Kopf die ganze Zeit. Insofern auch ein Remake, das tatsächlich das Konzept, den Film, die Story auf eine völlig ganz neue Ebene stellt. Und mittlerweile ab 16 freigegeben, war auch mal eine Zeit lang schwierig, den umgekauft zu bekommen. Genau, lange Zeit indiziert. Ist auch im direkten Vergleich, ohne das negativ zu sagen wollen, denke ich, sein brutalster Film mit von Carpenter, also im direkten Vergleich. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Naja, Vampires. Wobei Vampires so, recht. Also jetzt von der Älteren meine ich auch mehr. Ja, also, jetzt also für mich ist der Film einfach, der funktioniert überall. Zumal es wieder Schnee gibt. Ich bin ja ein Schneefilmfreund. John Carpenters Schneefilm. Genau, das ist ein Schneefing. Da passt beides zusammen. Für die meisten Fans damals hat er nicht so gut funktioniert. War finanziell, glaube ich, ein ziemlich großer Flop, was auch Carpenter, naja, ich will jetzt nicht sagen, fast die Karriere gekostet hätte, aber irgendwann hat er sich später mal dazu geäußert, als er dann Christine verfilmt hat, dass das irgendwie das Einzige gewesen ist, was ihm so angeboten wurde, da er doch ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt hatte mit The Thing. Andererseits würden jetzt so Filmkenner-Kritiker sagen, dass mit dem wahrscheinlich schon seine beste Phase geendet hat und er dann nie wieder sein Halloween, The Fog, The Thing hoch erreicht. Was hat Carpenter in den 90ern ganz Tolles gemacht? Es ist Moves of Madness. Mark of Madness ist so. Es ist halt immer die Frage, wie man es wertet. Ich finde Vampires auch im Zuge von Dusk Till Dawn einen sehr unterhaltsamen Film. Ist halt ist aber auch irgendwie ein Actionfilm. Stilprägend wie die anderen? Wahrscheinlich nicht. Also da kann man sich jetzt trefflich stoßen. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall ist ihm mit The Thing, mit dem Remake, ein Meisterwerk gelungen. Gar keine Frage. Was halt schon erstaunt, dass zum Beispiel die Special Effects keinerlei Preise gewonnen haben in dem Jahr, was eigentlich schon fast unglaublich ist. Wer hat denn gewonnen? Das ist die Frage der Konkurrenz. Die Frage, ja, die Konkurrenz ist. Da müsste man jetzt nochmal nachgucken, das habe ich jetzt gerade hier das nicht da stehen. Als Spieler kann ich bloß noch einführen, dass John Carpenter einer der Norweger gespielt hat. Wahrscheinlich hat er in die Luft geflogen. Ist. Ich dachte, der wollte sich die Granate zu schmeißen. Ja, ach so. Ja. Und einen, der viel geraucht hat, wahrscheinlich und graue Haare schon damals hat. Der sah aber schon immer alt aus. Ja. Du musst erstmal nach dem Schnauzer gucken. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gab da auch wahnsinnig viele, es gab auch so ein ganz spätes Prequel dazu. Ja. Was kam vor ein paar Jahren raus. Ja, stimmt. Was an sich nicht schlecht geworden richtig wäre, aber da hat sich das Studio dazu entschieden, die Props und physischen Effekte und die ganzen Creature Effects alle komplett einzustampfen, weil man sich sicher war, dass heutzutage bei der jungen Zuschauerschaft CGI besser ankommen würde. Aber die hatten das tatsächlich so produziert oder was, ja, vorher? Ah, die, ja, hatten alles, okay, fertig. Da gab's Fotos, wie sie wirklich das Zeug alles da hat. Also in dem Making-of siehst du halt die kompletten, wie sie da alles herstellen, die Puppen und so weiter und so fort. Und das ist alles in die Tonne gekloppt worden und wurde durch CGI ersetzt, was dem Film natürlich den kompletten Charme raubt, obwohl der eigentlich gut geworden wäre. Also die Vorgeschichte von den Norwegern wäre schon interessant gewesen, obwohl das eigentlich letztendlich das gleiche fast gewesen wäre vom Ablauf her wie... War halt ein klassisches Remake mit wenig Mut inszeniert zu neuen Ideen und Gedanken und dann plus die schlechte Entscheidung, was die FX angeht. Ja. Er ist auch gut besetzt gewesen mit Joel Edgerton und mit Mary Elizabeth Winston. Winstead, also auf jeden Fall. Und auch, wer hat noch mitgespielt? Der Ulrik Thomsen als Däne, der auch, glaube ich, dann in Norweger spielt oder auch in Dänen, weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall gar kein schlechter Film. Er ist wirklich nicht schlecht, aber jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, dass die Effekte halt ausgetauscht worden, ist es halt schon tragisch. Aber es war schon mal gut zu sehen, dass zum Beispiel man die Entscheidung hatte, bei dem Prequel zu sagen, man befindet sich nun mal auf einer skandinavischen Station und die reden dort alle halt in skandinavischen Sprachen, bis auf einen, der irgendwie so ein bisschen Englisch kann und dann halt mit der Hauptdarstellerin da irgendwie kommuniziert und aber eben auch übersetzen muss für die anderen. Also war schon ein guter Zug, aber leider hat ihn dann noch die restlichen Eier haben den noch gefehlt, das da halt durchzusetzen, oder das Studio hat einfach die Grätsche gemacht. Auch nur noch hier kurz einer dieser tollen Ankündigungstexte als Untertitel für einen Titel, also The Thing, das Prequel, es ist kein Mensch. Noch nicht. Das ist immer diese Androhung, die finde ich immer ganz toll. Das war's für die Prädiagnostik. Kommen wir zu A Nightmare on Elm Street aus dem Jahr 1984 von Altmeister und... Das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Wes Craven. Für 1,8 Millionen gedreht. Robert Englund, Johnny Depp, Charles Fleischer, das sind die Leute, die da... Heather Langenkamp. Du vergisst die Hauptdarstellerin, ist doch unfassbar. Nein, klar. Auch ein Film. Robert Englund. James Earl Haley, der nicht genommen wurde, aber dann viele Jahre später dann für die Krüger spielen durfte, leider. Also auch ein Film, den ich glaube ich auch das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, auf Kabel 1. Kabel 1 hatte gute Sachen im Programm, muss ich sagen. Gute, gekürzte. Ja, gut, damals noch. Mittlerweile ist er ab 16 freigegeben. Damals war er auch noch ab 18, aber der war aber auch, glaube ich, nie in irgendeiner Form beschlagnahmt oder indiziert, oder? Der Nightmare on Elm Street. Indiziert bin ich mir jetzt gerade gar nicht. Es gab halt so drei Szenen, glaube ich. Einmal die Szene ist für mich krass. Er war bei uns, genauso wie Freitag der 13. übrigens, der Film, der bei uns in Deutschland unrated lief, während er in Amerika fürs E-rated geschnitten wurde. Und bei uns jetzt leider auf Blu-ray nur noch in der, ich glaube bei der DVD ist es auch nur noch die E-rated, da bin ich mir jetzt gar nicht, doch, die DVD und die Blu-ray sind E-rated Fassung und nur die VHS ist die unrated Fassung bei uns und die gab es auch lange Zeit exklusiv auch nur in Deutschland. Das war sehr ungewöhnlich, weil wir ja sonst eigentlich die andere Seite der Medaille kennen. Aber das auf alle Fälle als interessanter Fakt. Ja, hat es auf eine Menge Fortsetzungen gebracht, die total den Charakter von Freddy Krueger gewandelt haben, wo es halt schon fast schon zynisch erscheint, dass wir hier eigentlich über einen Kindermörder reden, der dann eigentlich zur Popkultur, zur Hero-Ikone schlechthin geworden ist und wo es eigentlich nur noch in den Fortsetzungen darum ging, wie kreativ bringt er die ganzen dummen Knallchargen da um die Ecke. Er war auch immer ganz anders charakterisiert als ein Jason oder ein Michael Myers, die halt ein Tump da durch ihre Filme gewandert sind und die Teenager immer erreicht haben, obwohl die gerannt waren. Denselben Vorwurf könnte man jetzt auch der So-Reihe machen, weil, also 1:1 seine Aussage darauf legen, weil das ist ja genau dasselbe Spiel. Bis beide Reihen sich kreuzen sollten, also in meiner Meinung nach in einem unglaublich unterhaltsamen Film von Freddy vs. Jason. Das ist einfach. Der Film hat einen Moment und der geht 90 Minuten. Das ist tatsächlich. Da gibt es hart auf die Fresse. Wer da an Teenagern umgebracht wird, das spielt gar keine Rolle. Wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann ist wirklich der Höhepunkt. Das war auch ein Low-Budget-Wunder, weil der Film kam auch nicht viel Geld und hat aber weltweit unheimlich viel eingespielt. Genauso unglaublich dumm, Ja, aber das ist egal. Dafür unheimlich Unterhaltung. Ja, also gerade bei Nightmare on Elm Street muss man sagen, gerade diese Szene, wo in dem Bett diese Blutfontäne aus dem Bett rausströmt, das ist mit diesem, auch in einem Bonusmaterial habe ich das gesehen, mit Videos gemacht haben, mit diesem drehbaren Zimmer und so weiter. Also das sieht einfach sensationell gut aus. Und das kriegst du halt heute nie wieder hin. Also könntest, wenn du, wir hatten es schon, wenn du willst, kannst du es, aber die meisten wollen es nicht. Und das sieht natürlich bärisch aus. Und das macht auch irgendwo Angst, weil es greifbar ist. Es ist physisch, es ist echt und es wirkt dadurch viel bedrohlicher, als wenn es irgendwie aus dem Computer kommt. Und das haben sie natürlich super gemacht. Und der ganze Film an sich, ich habe ihn jetzt vor kurzem tatsächlich auch wieder gesehen. John Paxson. Ich finde ihn relativ öde, ich finde ihn langweilig. Der Film ist wirklich eigentlich ziemlich langweilig, aber dadurch diese ganze Effekthascherei und sowas macht ihn wieder wahnsinnig interessant. Für mich persönlich. Aber da können wir gleich nochmal den Bogen schlagen zurück zu Freitag der 13., weil Sean S. Cunningham hat ihm in der letzten Hälfte bei der Fertigstellung geholfen, weil irgendwie die Zeit und das Geld ausging, Wes Craven, und hat dann auch die letzten Verfolgungsszenen inszeniert. Was auch noch ein interessanter Fakt ist, wusste ich auch noch nicht, Wes Craven ließ 3 völlig verschiedene Endszenarien abdrehen und ein handverlesenes Publikum hat entschieden, welches Ende letztendlich die Originalfassung im Kino haben sollte. Gibt es eigentlich auf der... DVD ist ein alternatives Ende auf alle Fälle drauf. In dem Auto, wo Mutti durch die Tür gesaugt wird, genau. Was dann eine Traumsequenz ist, ja. Oder nicht. Richtig. Oder nicht, ja. Auf alle Fälle, was ich auch sehr beeindruckend finde, ist halt bei Nightmare on Elm Street, dass halt wirklich auch eigentlich jetzt, wenn wir mal vom Remake absehen, Robert Englund der Einzige war, der ihn halt wirklich gespielt hat. Also egal ob Michael Myers, ob Jason, da waren alle mal irgendwie drauf. Da waren halt Masken dran. Und auch Leatherface, das war egal, wer da drunter war, weil das hat... Er hat zwar auch eine Maske drauf, aber die ist schon sehr an sein Gesicht angepasst, an seine Züge. Das genau. Ist natürlich ein bisschen schwieriger. Bei Pinhead hat das ja auch nie funktioniert, nachdem Doug Bradley die Nägel an den Nagel gehangen hat, sah das ja auch nach nichts mehr aus. Ja. Das ist alles ist natürlich schwierig. Zum Abschluss halt, es gibt eine unglaublich lange und ausführliche Doku über die komplette Nightmare on Elm Street Franchise Never Sleep Again, wo halt auch extrem viele von den eher unbekannteren Darstellern zu Wort kommen. Also Johnny Depp hat sich da nicht herabgelassen. Hat er David? Oder ich weiß es jetzt gar nicht genau. Er hat sich immerhin herabgelassen im 7. Teil nochmal ein Cameo zu haben. Das ist ja schon mal was wert. Und man muss diese Doku unbedingt angucken, weil auch die nächsten Filme, die qualitativ wesentlich weniger boten, aber halt schon der zweite, der die Reihe fast gekillt hätte, weil der Ansatz so total bescheuert gewesen ist. Und zu homoerotisch. Ja, weil der zählt ja schlechthin als der schwule Horrorfilm, was angeblich beim Dreh überhaupt niemand gemerkt hat. Wenn man aber durch die Doku spätestens dann mal darauf gestoßen wird, wie homoerotisch das Ganze dort gewesen ist, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ja, und gut, das macht kann halt man auch von Top Gun behaupten. Naja. Weil es auch so ein riesen Horrorfilm ist. Das ist halt ein anderes Genre. Ja, jeder. Für den einen ist es so. Well, Kilmer und Tom Cruise. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Afghanistan groß geworden bist und du wirst dort ständig in Hollywood-Filmen der 80er bombardiert als Feindbild. Unterschätze mir das afghanische Publikum nicht, ja? Gut, wir kommen zum vorletzten Titel. Platz 2 sozusagen. Unsere Silbermedaille. Unsere Silbermedaille und die geht an Clive Barker. Drehbuch Clive Barker. Buch Clive Barker. Story Clive Barker. Spielt aber selber nicht mit. Oder es wird vielleicht nicht gedacht. Wir reden von Hellraiser aus dem Jahr 1987. 94 Minuten lang, 1 Million Budget. Da können wir jetzt mal so grob davon ausgehen, dass Hellraiser 2 Hellbound wahrscheinlich noch 2-3 Millionen draufgekriegt hat, oder 2 Millionen auf jeden Fall draufgekriegt hat. Zwecks Effekte, dieser hat nämlich etwas weniger zu bieten. Mehr Atmosphäre, mehr Mythos. Eigentlich spielt der Film ja nur in diesem Haus, so richtig. Ja. Insofern hat man sich an Kulissen ziemlich viel sparen können, aber hier muss man auch wirklich sagen, die Effekte, gerade wenn sich dieser Frank, dieser verloren gegangene Onkel oder was, wo also der ja von den Zenobiten quasi gegeißelt ist, wie er dann quasi wieder sich wieder reanimiert durch das Blut anderer Leute, wie sich sein Körper wieder aufbaut. aufbaut, durch Skelett, Muskelfasern, Haut und sowas und Fleisch, wie sie das effekttechnisch gemacht haben, das ist sensationell umgesetzt. Also das kann man einfach fotorealistischer überhaupt nicht mehr herstellen. Das geht nicht. Und das ist alles noch gute Handarbeit. Ich frage mich, wie auch immer die das gemacht haben. Ja, man merkt halt auch, dass dieser Film maßgeblich Mitte der 80er Jahre halt beruht. In dieser Darkwave SM-Szene komplett dort widerspiegelt. Also man durch die Zenobiten halt, meinst du? Halt, dass Clive Barker sich halt in der Szene halt wohlfühlt, in der Darkwave-Szene, in der Gruft-Szene etc. Und das auf jeden Fall übernommen hat. Also, und das auf jeden Fall widerspiegelt in den Zenobiten, in dem, wie die Kostüme in die Haut reingehen, wieder rausgehen. Das ganze Bondage-Style. Das ist da aber auch wirklich so ein Film, wo eigentlich keiner der Darsteller jemals wieder irgendwas wirklich Interessantes anderes gemacht hat, oder so. Das ist so schwierig. Also nichts, was man jetzt wirklich kennt, oder? Ich meine, also ihn hat man schon öfters nochmal gesehen. Wer ist ihn? Es gibt zwei, es gibt drei männliche Hauptdarsteller. Ja, ich meine jetzt. Doug Bradley hat nochmal Zunge auf einen Film mit Robert Englund zusammen, einen spanischen Horrorfilm gedreht. Das war aber in den 90ern oder sowas. Der hat auf jeden Fall noch Killer Tranche hieß der. Hat auf jeden Fall noch ein paar Sachen gedreht. Aber die anderen jetzt nicht. Die Dame, wo ich gleich den Namen gar nicht weiß und auch aber es ist halt trotzdem deshalb auch ein bisschen komisch der Film. Ich fand auch den ersten, auch den zweiten Teil, die haben so ein Feeling, ich weiß nicht warum, also von der Machart her, die wenn ich die sehe, das ist schwierig zu beschreiben. Also das ist für mich so, sie sind für mich als Alleinstellungsmerkmal, weil sie so wirken wie Filme, die gemacht wurden. Als das ist, ich kann das ganz schwer beschreiben. Die wurden für vielleicht ein Publikum sind sie, gemacht. Ja, aber ich meine jetzt. Und die haben für mich, wenn man mal die ersteren, wirklich sehr, sehr dunkleren Sachen sieht und Kurzfilme zum Teil von den Bürden, passt das noch eher so in dieses Schema rein. Man merkt halt so, dass da irgendwo dieser Faible für ein schwarzes Märchen. Ich sehe es aber jetzt von anderer Seite. Ich kann es, glaube ich, ganz gut formulieren. Für mich, also gerade so Horror-Thematik-Filme wurden auch schon Jahre zuvor in Amerika zum Beispiel hauptsächlich in sehr guter Qualität hergestellt. Also auch optisch mit hoher Technik, Anspruch und so weiter, Linsen, Kameras etc. pp. Und ich finde bei Hellraiser, für mich hat das einen wahnsinnigen Trash-Charakter, einen wahnsinnigen B- und C-Movie-Charakter, was die Qualitäten angeht von der Herstellung, von was für Kameras benutzt worden. Auch die Kameraarbeit ist nie so der Brüller. Ich finde, das hat alles einen sehr hohen B-Movie-Charakter, wenn man mal von den tollen Special Effects absieht. Aber dennoch hat er seine Faszination. Deshalb finde ich die so eigenartig, weil die eigentlich ziemlich billig aussehen mit den Kulissen. Die sind auch nicht toll. Die Kulissen sind im ersten Teil, ist es alles nicht toll. Die Kostüme, das ist alles so ein bisschen, die Ausleuchtung ist nicht gut. Aber die Effekte sind klasse. Und deshalb ist der Film für mich ein bisschen merkwürdig. Er fühlt sich für mich komisch an, wenn ich ihn gucke. Ich kann immer nicht sagen, ob ich ihn wirklich gut finde oder schlecht. Und das ist halt so eine Produktion. Geschichte. Das fällt mir dazu ein. Um dann nochmal kurz das Trivia mit reinzuwerfen, bevor der Film Hellraiser hieß, weil hatte man sich überlegt, andere Namen dafür zu finden, und Clive Barker hatte einen in den Raum geworfen. Sadomasochist von Jenseits des Grabes, der noch getoppt wurde durch eine Mitarbeiterin, die einen Titel in den Raum warf, was eine Frau für einen guten Fick tun wird. Wo man jetzt sagt, okay. Das ging eher nach Rainer Brandt und der deutschen Fassung. Aber das ist doch mal nicht schlecht. Und der Kampf von einer Frau. Das ist also nicht schlecht. Also hätte man machen können. Der Film hätte sich auf jeden Fall, ich habe ja irgendwo gelesen, dass der Film 20 Millionen eingespielt hat, also das 20-fache seines Budgets. Und hätte er diesen tollen Pornotitel gehabt, hätte er wahrscheinlich auch das 80-fache eingespielt. Aber die Leute wären enttäuscht gewesen. Vermutlich. Aber was soll's, ja? Auf alle Fälle ist bei Hellraiser 1 auch die rechte Geschichte hier in Deutschland sehr interessant. Der Film war ja lange Zeit, ohne dass irgendwo ein Studio die Rechte für den Film hat, bis sich dann irgendwann Kinowelt mal drum gekümmert hat. Das fand ich auch sehr interessant. Also deswegen gab es ihn ja auch ewig und drei Tage nicht auf DVD bei uns, obwohl er ja eigentlich auch nie indiziert war, aber auch ungekürzt nie geprüft wurde, also genau wie bei Teil 2 und Teil 3. Also da kann man sich sehr gut auch rein Wäre interessant, wer den ins Kino gebracht hat, eben. Aber das wird dann wahrscheinlich Konstantin oder irgendwer gewesen sein, weil 18 war Konstantin. Deutscher Kinostart war der 3.3.1988, aber ich habe gerade keine Flyer da stehen. Wenn es Jugend ja, ist ja auch. Ist wahrscheinlich in irgendeinem Bahnhofskino gelaufen. Und ja, deswegen brauchst du trotzdem einen Verleih, aber es ist, ist halt die große Frage. Ich meine, da gab es ja auch so viele verschiedene kleine. Konstantin hat ja viel gemacht, die haben ja auch dann Dawn of the Dead und sowas rausgebracht, aber wer weiß. Ist ja auch egal. Also auf alle Fälle. Ich guck nochmal. Highlight hat den ins Kino gebracht seinerzeit. Tatsächlich. Stimmt, die hatten, die hatten den aber auch auf VHS rausgebracht. Richtig. Der dritte kam bei Concorde raus auf VHS und die ersten beiden kamen bei Highlight. Das genau, und die haben dann aber relativ schnell die Rechte verloren und dann kamen unzählige Bootlegs, bis dann irgendwann sich wie schon gesagt, Kinowelt dann mal erbarmt hat und sich darum die Rechte zu kümmern. Heute Studio Channel. Im Übrigen auch wieder der Bogen zu Stephen King zu spannen. Ich weiß noch, auf meiner VHS, als ich sie hatte, von Hellraiser, stand auch groß drauf, ist Zitat Stephen King, ich habe die Zukunft des Horrors gesehen. So. Ja, gute Freunde Stephen King und Clive Barker. Man muss aber dazu sagen, dass Stephen King irgendwann mal sich wahrscheinlich mal am Wochenende bei einem guten Glas Sherry mal hingesetzt und hat. Und schön Spritze. Und hat einfach mal 1000 coole Zitate rausgehauen, wie weil irgendwann hast du Stephen King auf jedem guten Filmplakat irgendwo mit einem Spruch drunter gehabt oder Buch oder Stephen King, ich habe diesen Film nicht gesehen oder so. Ich denke, so viel waren es gar nicht, aber wenn, um das klarzustellen, war es bei Stephen King meistens Bier und Cokes. Mehr dazu in dem Misery Special, was ihr auch bei uns auf der Seite findet. Und damit lösen wir Hellraiser ab und kommen zum Saturn Award Gewinner für den besten Low-Budget-Film. Wo ich fast ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Ja, hat er leider nicht gewonnen. Die Rede ist von The Evil Dead von 1981. Kinostart in Deutschland 10.02.1984. Und er bietet ebenfalls voller Horror, Fantasy, Zombies und wahrscheinlich Wald. Ich glaube, der Film lebt auch eher von dem Mythos, wie genauso auch Texas Chainsaw Massacre, dass er einfach nur irgendwie verteufelt wurde von vorne bis hinten und deshalb so einen riesen Kultcharakter hat. Weil ich den Film prinzipiell, der hat viele tolle Momente und Szenen, gerade so die Kamerafahrt durch diesen Wald, das war ja damals, heute ist es ja alles bekannt. Damals war das einfach innovativ und neu, wie er es gemacht hat, Sam Raimi als Regisseur, wobei oder sein Kameramann, der es dann realisiert hat. Aber so prall, vielleicht tue ich da schon wieder, ich mag ja auch Apocalypse Now nicht und so, also vielleicht stoße ich da jetzt schon wieder zu sehr an, aber Tanz der Teufel fand ich nie so den Riesenhit als Film. Angeblich, wir haben das ja bei Nackt und Zerfleischt schon gehabt, der Vorwurf damals habe ich auch in meiner Videothek des Vertrauens als Teenager gehört, dass da auch mit richtigen Leichen gearbeitet worden sein soll, wo man sich im Nachhinein fragt, wenn man den so anguckt, die blau angemalten, was auch immer, wo sollen sie da können auch Leichen blau anmalen. Die richtig, also wo sollen da die Leichen gewesen sein? Also ich denke, das ist so ein Film, mir geht es ähnlich wie dir, wenn man den nicht auch mit 12 oder 13 geguckt habe und ich gehöre auch nicht dazu und dann vielleicht erst mit 20 oder so das erste Mal gesehen habe, dann ist viel von der Magie weg, die man vielleicht als Teenager dann mitgenommen hat, vor allen Dingen auch mit dem Vergleich, was man vielleicht dann später als geguckter Horrorfan schon gesehen hat. Ja, sicher. Also ich meine, dass der Film heutzutage niemanden mehr aus den Socken haut. Da habe ich ja vor 10 Jahren nicht aus den Socken gehauen. Ja, aber ist schon ähnlich, aber es waren zum Beispiel, wieder, wie du schon meintest, die Kamerafarben, die waren damals frisch und neu. Ich fand auch relativ hart, auch wenn man einfach nichts sieht in dem Sinne, die sogenannte Vergewaltigungsszene immer noch relativ, wobei die schon ziemlich drastisch ist, also dargestellt ist. Also ist vielleicht sogar das Härteste des ganzen Films, würde ich sogar sagen. Weil so. Vergewaltigung ist immer hart. Also hat auf jeden Fall, der Film hat einen richtig dunklen Grundton und glaube ich der einzige aus der ganzen Reihe, der den irgendwie hat. Da ist nichts lustig, also nur unfreiwillig. Nicht wirklich, ja. Leider hat das, da gehen natürlich die Meinungen auseinander, das Remake dann leider auch wieder total übertrieben. Und wo mir aber hier, wie Max schon meinte, so mit 12 Jahren den Film. In Frankreich war zum Beispiel die Altersfreigabe ab 12. Und bei uns Beschlagnahmung, und er sagt so, was ist denn da irgendwie, Meter, ist der Franzose etwas, ja gut, mit High Tension und so. Das haben wir ja damals schon gehabt, ja. Damals schon. Jetzt fehlt bloß noch ein Froschwitz oder sowas. Ja. Also gut, ab 12 würde ich ihn aber auch nicht freigeben, aber letztendlich, jetzt ist er ja nur endlich runter. Dürfen man jetzt ist sowieso die Magie weg. Jetzt, genau. Das Interesse ist natürlich dadurch geschmälert, dass der Film jetzt frei verkäuflich sein wird demnächst irgendwann. Und für interessant wird es werden, weil der Film eigentlich eine 16er Freigabe verdient. Das ist nicht wie bei Texas Chainsaw Massacre, ist dass der Film eigentlich auch eine 16er Freigabe kriegen könnte, aber eine 18er gegeben wird, damit die Behörden nicht so die Blöße haben, dass sie einen Film, der eigentlich ab 16 freigegeben ist, über Jahrzehnte hinweg verboten hat. Aber man muss halt aber auch dazu sagen, die Magie ist doch eh schon lange weg, weil du kannst den Krempel frei im Netz auf YouTube gucken, als Original natürlich, ungekürzt, heutzutage hat jeder irgendwie Netz. Da, was willst du noch mit einer deutschen Version, die einfach mal 30 Jahre zu spät kommt, gefühlt, da reißt der Kane mehr vom Mob. Und es ist so traurig, dass wir jetzt den Gewinner so madig machen, ja, das ist... ja, aber es ist natürlich, der Film ist zweifelsfrei filmhistorisch relevant, er ist was Neues gewesen, er hat einen Stil begründet, sicherlich, er war was ganz anderes, deshalb ist er auch wichtig und ich werde ihn ja auch irgendwann nochmal anschauen, sicherlich demnächst, wenn er jetzt mal rauskommt, weil ich habe auch nur die gekürzte Laserdisc-Version da. Er hat auch viel beeinflusst, um mal wieder nochmal auf Cindy Strange und John Landis zurückzukommen. Er selber hat wieder erwähnt, dass er sein guter Freund Sam Raimi, wie begeistert er auch vom Tanz der Teufel damals gewesen ist. Und das war halt was anderes. Und es sind wie viele Jahre jetzt vergangen? Paar und 30 zur Entstehung. 35. Und die Zeit macht halt manches besser, manches schlechter. Hört euch auf jeden Fall nochmal unser kontroverses redaktionsinternes Gespräch zum Remake an. Da kann man viel vortrefflicher drüber streiten, wie viel Wert das nun gehabt hat oder auch nicht. Müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufziehen, einfach mal in den alten Sendungen kramen. Auf jeden Fall ist es nicht ganz überraschend, dass Tanz der Teufel auf Platz 1 landet, weil er eben doch diesen riesen Mythos mit sich zieht. Ich denke, das ist ein Grund dafür, qualitativ als Film an sich, aus erzählerischer Sicht, aus generell darstellerischer Sicht und so weiter, hätte ich mir gerne einen anderen Film tatsächlich gewünscht auf Platz 1. Welchen könnte ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, aber Im Nachhinein, wenn man in die Liste der Filme der Ausgeschlossenen, der Ausgestoßenen reinguckt, sind viele Filme dabei, die ich mir gerne zum Beispiel in der Top 20 gewünscht hätte, wie zum Beispiel Angel Heart oder... Wobei der als Horrorfilm schwierig ist. Scanners zum Beispiel wäre noch zum Ist Film auch gewesen. Wieder ein schwieriges Thema. Ich fand auch Poltergeist wäre zu erwähnen gewesen. Dafür haben wir Gremlins, das ist so die eine Stufe, finde ich so. Das ist ja, ich finde ganz speziell, dass das breite Publikum in die Top 20 von den vielen zur Verfügung stehenden Stephen King-Verfilmungen gerade dort halt den Pet Sematary reinholt, da hätte es auch durchaus noch andere gegeben, die meiner Meinung nach weit vorne sind in den 80er Jahren an King-Verfilmungen, wo man sich hätte was anderes noch wünschen können. Cujo, also den ich nach wie vor richtig, richtig gut finde. Also als Tierhorror. Wahrscheinlich sind halt auch die bekanntesten Sachen, muss ja. man halt auch sagen. Das ist aber halt zum Beispiel bei The Beyond, finde ich zum Beispiel, ist auch wieder ziemlich krass, dass es dieser italienische, eigentlich ist es ist ein Randfilm eigentlich, dass der es so weit hoch geschafft hat, ist auch überraschend für mein Verhältnis, muss ich sagen. Es waren nur zwei Italiener dabei, ne? Nackt und Zerfleischt und The Beyond. Am Ende ist es dann doch sehr, sehr Hollywood-lastig. Die Amerikaner haben dieses Genre-Kino in der Zeit am meisten vorangetrieben, selbst wenn man sich die Japaner zu dem Zeitpunkt haben auch nicht so viel Horror gemacht eigentlich. Das kam man erst später irgendwie gefühlt. Insofern hat schon das amerikanische Kino den Horrorfilm, vor allem den Subgenre-Horrorfilm, gerade auch in die Richtung Splatter und ähnliche Sachen natürlich geprägt. Ganz klar. Wer will, kann sich auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir das veröffentlicht haben, mal so die letzten 80 Plätze angucken. Das fand ich relativ interessant. Eigentlich hätte man noch ein paar mehr Sendungen machen können. Wir werden die komplette Liste mit allen 100 auch in der Reihenfolge, wie abgestimmt wurde, veröffentlichen. Die stehen dann unter der ETS Horror Week Playlist. Da könnt ihr einfach nochmal reingucken, wo welcher Platz welcher Film einnimmt. Es ist schon wirklich interessant, also das dann. Und mit Rankings ist es eben immer so, wie es immer ist. Ein Ranking ist immer nur so viel wert wie sein Publikum, das es bestimmt hat. Insofern kann man sagen, es ist eigentlich ganz gut durchmischt an der Spitze. Trotzdem, wir haben Blockbuster, wir haben Independent-Filme. Und insofern finde ich das Ergebnis letzten Endes ganz gut durchmischt. Und mit einigen Überraschungen und auch einigen Enttäuschungen vielleicht in der gesamten 100 betrachtet. Aber es war mal interessant, die Meinung eines Konglomerates zu erfahren und das hier so schön zu besprechen. Aber kommentiert ruhig, wenn euch die Schwarmintelligenz im positiven Sinne oder im negativen Sinne hier zuwider ist. Was hat euch gefehlt? Was hättet ihr reingewählt? Was geht für euch gar nicht in den Top 20? Wir sind da froh über jeden Feedback und besprechen das auch gerne nochmal in einer zusätzlichen Sendung irgendwann wir machen mal im Anschluss. Wir müssen dann auch gerne eine Nachlese machen. Ansonsten würde ich jetzt einfach schon mal vorgreifen. Halloween 2017 würden wir uns mal die 90er vornehmen. Das sind... Ja. Da gab es gute Sachen, aber auch viel schlechte Sachen. Aber die gab es in den 80ern auch. Genauso auch in den 70ern. Also, auf jeden Fall, das ist mal, was wir letzten Sommer getan haben, geschrieben. Bis dahin. Und tschüss.